Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 5, Dresden, den 20. Dezember 93. Ich hatte schon überall nach dir mich erkundigt, weil ich das gänzliche Ausbleiben deiner Briefe nicht begreifen konnte, als endlich dein Brief erschien. Er befreit mich zum Teil von meinen Besorgnissen, aber der missmütige Ton, der darin herrscht, macht mich traurig, dass deine Gesundheitsumstände nicht schlimmer werden, ist bei der Art deines Übels schon an sich ein gutes Zeichen. Der Winter kann dir natürlicherweise noch nicht günstig sein, aber geht er ohne heftige Anfälle vorüber, so darfst du dir vielleicht desto mehr vom nächsten Sommer versprechen. Bedenke dein Alter und erinnere dich, dass ich auch mit einem weit geringeren Übel ein paar Jahre zu kämpfen hatte und nur ungefähr seit einem Jahre mich ganz wieder hergestellt fühle. Gleichwohl darf ich noch gewisse diätetische Vorschriften nicht vernachlässigen. Ich hatte nur neulich die wollenen Socken, die ich im Winter trage, weggelegt und spürte gleich die Wirkung davon. Dich hab ich auch im Verdacht, dass du in der Wahl der Kleidung und Bewegung, im späten Aufsitzen und dergleichen nicht immer vorsichtig genug bist. Findest du für den Geist nicht genug Unterhaltung in deiner Heimat, so wird es dir künftig desto besser in Jena gefallen, wo du doch wenigstens unter den jungen Leuten einen angenehmen Umgang zu erwarten hast. Die Idee von Weimar ist wohl ganz aufgegeben. Glaubst du denn wirklich, dass vom Koadjutor nichts mehr zu hoffen ist? Dass du meine Äußerungen über deine neueren Arbeiten missverstanden hast, ist eine Folge deiner jetzigen Stimmung. Du solltest an mir gewohnt sein, dass ich mich umso mehr zur strengen Kritik aufgefordert fühle, je mehr mich Person, Stoff und Produkt interessiert, dass bei jedem, was du leistest, meine Forderungen an dich immer höher steigen. Ich weiß nicht, ob ich dir schon geschrieben habe, dass der Schlegel, den du kennst, eine Hofmeisterstelle sucht. Ich habe ihm versprochen, ihn dir zu empfehlen, wenn dir eine solche Gelegenheit vorkommt. Kenntnisse hat er in alten und neuen Sprachen, und sein Betragen hat sich auch neuerlich gebessert. Er ist bescheiden geworden und fragt nicht mehr so viel. Hast du Klopstocks grammatische Gespräche gelesen? Die Einkleidung ist äußerst widrig für mich, und es kostet Mühe, sich durch manche Härten und Trockenheiten durchzuwinden. Aber an Gehalt fehlt es doch, deucht mich, diesem Produkte nicht. Von den Übersetzungen scheinen mir einige sehr glücklich zu sein. Was sagst du zu Kants neuestem Aufsatze im September der Berliner Monatsschrift, was er über das allgemeine Staatsrecht sagt, hat mich am wenigsten befriedigt. Er verwechselt den Kollisionsfall mit dem ordentlichen Zustand. Hast du mit Abeln keinen Verkehr, oder ist er nicht mehr in diesen Gegenden? Dein Körner.